1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freie Themennacht, offene Sendung. Ich frage euch, über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Also, wer gerne mit mir sprechen möchte, der muss diese Nummer hier wählen. 0800 220 50 50, eine kostenfreie Nummer. Oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht, der heißt Daniel und der ist 35 Jahre alt. Hallo Daniel. Ja, grüß dich, Domian. Daniel, um was geht's bei dir? Aber wir erstmal das Kompliment an dich, super Sendung. Vielen Dank, sehr nett. Ich höre dich seit Jahren, ich bin nachts unterwegs als Berufskraftfahrer und ja. Ah ja. Mein Thema ist heute, ja, das Lotto ist. Ich habe im Lotto ein bisschen was gewonnen. Ein bisschen was ist gut eigentlich. Das hast du gewonnen? Nur ich habe in der Lotterie habe ich ein bisschen was gewonnen. Ja. Und, wie viel? Ja, das ist, ich ehrlich gesagt weiß ich so recht selber nicht, was ich da jetzt gewonnen habe. Also, ich habe 6 richtige gehabt, ohne Zusatzzahl. Und da sind wohl, wie ich jetzt im Nachhinein erfahren habe, 1,2 Millionen, die jetzt, ausgeschüttet werden, aber wohl auf 2 Personen. Ich habe da am Anfang ein bisschen was falsch verstanden. Ich dachte, ich hätte die jetzt gewonnen. Naja, aber trotzdem. Das denke ich mal auch. Also das ist auch die Summe an sich. Ist das denn das klassische Lottospiel? Das ist die Westdeutsche Lotterie. Ah ja, gut, ja. Bekannt. Und da weiß keiner außer mir Bescheid. Ich habe selber am Mittwoch erfahren. Erst durch Radio habe ich das dann zu Hause im Internet geguckt und ja, da weiß eigentlich keiner drüber. Daniel, wie spektakulär. Gratulation. Vor allen Dingen, du bist, wenn du, was du gerade gesagt hast, was du beruflich machst, bist du kein steinreicher Mann. Das heißt, du hast es wirklich verdient, das Geld. Und es kommt bei dem Richtigen an. Und 500.000 Euro, wenn es denn so ungefähr sein sollte, ist ja eine unglaubliche Menge Geld. Ja, das ist es ja das, was mir auch Angst macht. Ja, glaube ich. Wie? Hast du denn mit der Gesellschaftung gesprochen, mit der Lottogesellschaft? Ja, ich habe da auch mal angerufen gehabt dann und habe da gefragt gehabt. Ich habe die Zahlen durchgegeben und die sagten, ja, wenn du derjenige bist, für den du dich ausgibst, sind halt die 1,2 Millionen zur Ausschüttung gekommen und aber es sind wohl 2 Personen und ich habe jetzt erst gedacht, also ich hätte jetzt, jeder hat 1,2, aber selbst die Summe, ich meine auch 500.000, das kann man im Leben nicht verdienen, das Geld. Nein. Was haben die dir gesagt? Wie geht das jetzt weiter? Wie läuft die Prozedur? Also für die eigentlich ganz normal weg. Die sagten, entweder kann man das mit einem Verrechnungscheck, den ich dann persönlich vor Ort ausgehändigt kriege, in der Lotergesellschaft selber da, in der Zentrale, oder es kommt halt einer vorbei. Und ja, der würde mir dann den Scheck sozusagen mit dem Blumenstrauß vorbeibringen. Unglaublich. Ein Scheck von 500.000 Euro. Da kriegt sich aber zittrige Hände, wenn ich den in der... Sag mal, wie ist deine familiäre Situation? Ja, ich bin glücklich verheiratet seit 10 Jahren mit meiner Frau und bin eigentlich gut zufrieden. Hab 2 Kinder, hab ein Haus gebaut, beziehungsweise ein Doppelhaus. Wollte was für die Zukunft meiner Kinder aufbauen, hab ein bisschen was riskiert. Hab 2 kleine Doppelhaushälften gebaut und... Wie viele Schulden hast du? Ich habe so über 200.000 Schulden, 220. Ja, die können wir jetzt vergessen, die Schulden. Die gehen mit Sicherheit als erstes davon runter, selbstverständlich. Also und du bist vom Beruf Kraftfahrer und fährst mit einem Brummi durch die Gegend? Genau, also ich bin schon seit einigen Jahren Kraftfahrer und seit jetzt knapp 8 Jahren nur in der Nachtschicht unterwegs. Ja, und harte Arbeit, harter Job. Ja, aber der muss auch gemacht werden. Natürlich, gar keine Frage. Ja, genau. Daniel, wieso hast du deiner, wenn du sagst, du bist glücklich verheiratet mit deiner Frau, warum hast du deiner Frau noch nichts davon erzählt? Ja, weil man sagt ja, das Geld hat ja schon so ziemlich viele Beziehungen, sag ich mal, kaputt gemacht. Weil man Hallo? Ach, jetzt ist die Leitung weg. Das ist aber sehr schade. Ich glaube, die kommt auch nicht nochmal wieder, ne? Hallo? Nee, das war wohl der Akku. Wir versuchen mal, den Daniel nochmal zu kriegen. Das wäre doch interessant, wenn wir weitersprechen könnten. Ja, 0800 220 50 50. Wenn vielleicht noch jemand einen Sechser im Lotto hat oder die andere Hälfte gewonnen hat, ihr seid sehr herzlich eingeladen, euch hier zu melden. Ich würde gerne mit euch sprechen. 0800 220 50 50. Hier ist Jessica, Jessica 27. Guten Morgen. Jo, moin Jürgen. Ja, Jessica. Um was geht's bei dir? Jo, das geht um den Skandal der Überwachung der Mitarbeiter im Lebensmittelbereich. Bist du betroffen? Hast du vielleicht schon mal was von gehört? Naja, da haben wir nur alle von gehört. Reicht ja, nicht. Ja, also da geht das ganz schön gut ab. Also ich kann ja schon mal ein bisschen was erzählen. Vielleicht nicht alles so ganz ausführlich, weil sonst kriegen wir gar nicht alles unter, weil das eine ganze Menge ist, was ich dazu zu erzählen habe. Na, vorab erstmal die Frage, arbeitest du im Lebensmittelbereich? Ja, ich bin dort tätig. Du bist tätig. Du bist tätig bei einer großen, uns allen bekannten Kette? Ja. Ja, okay. Okay. Und wie lange arbeitest du schon dort? Ja, seit fast Anfang des Jahrtausends jetzt, des Neuen. Ah, das heißt du... Schon ein paar Jahre. Genau. Ja. Bist du an der Kasse oder was machst du? Ich bin, an der Kasse bin ich auch tätig und ich bin auch Stellvertretung. Also rundherum tätig in einem Lebensmitteldiscounter. Genau. Ich würde jetzt gerne mal eben ein bisschen was erzählen vielleicht. Gerne, ja. Und zwar, das geht schon mal los. Ich weiß nicht, ob du das schon mal mitbekommen hast. Da ging es ja darum, dass Ladendetektive, dass die ja eingestellt worden sind bei mehreren Geschäften. Und wir hatten bei uns zum Beispiel auch einen. Ja. Der hat sich dann so als Freund mehr oder weniger ausgegeben, als Rentner, der sich ein bisschen das Geld so nebenbei dazu verdienen wollte und wollte uns so ein bisschen wohl die Ladendiebe vom Hals halten. Ja, so ist ja die offizielle Begründung der Discounter, dass man die Diebe vom Hals sich halten will. Genau, aber das stimmt leider gar nicht. Sondern, was macht der? Ja, der guckt natürlich bei den Mitarbeitern, was die dann alles Schönes machen, beziehungsweise was die dann auch in ihrer Freizeit tun, versucht dann alles rauszufinden. Wie sieht denn das konkret aus? Was denn? Wie sieht das denn konkret aus? Was zum Beispiel, du hast deine Mittagspause. Ja. Wie beobachtet dich dieser Mann in dieser Mittagspause? Was macht er? Ja, zum Teil ist er dann vom mitgekommen im Pausenraum, also bei uns im Aufenthaltsraum, hat sich dann auch mal zugesetzt, hat dann auch mal ein Brötchen ausgegeben oder wie auch immer. Man hat freundschaftlich mit dem dann ja auch geschnackt, weil man dann ja auch schon über mehrere Wochen hat man sich dann ja auch schon ein bisschen kennengelernt. Er war dann ja auch immer sehr hilfreich, wenn da jetzt mal Ladendiebe da gewesen sind, dass man die uns dann vom Hals gehalten hat, weil wir haben da ziemlich viel mit zu kämpfen. Ja, aber kann es denn nicht wirklich sein, dass es dann ein kollegiales Verhältnis war? Warum vermutest du, dass er euch oder dich dann auch bespitzelt hat? Ja, das Problem war, da war ja schon mal auf dem Fernsehsender bei Stern TV. Da gab es ja auch mal eine spezielle Sendung drüber. Da gab es mal was im Internet. Und dieser junge Mann, der bei uns war, der war da zu sehen. Man konnte es zwar nicht richtig erkennen, weil er sich da mit dem Rücken zur Kamera hingesetzt hat, die das dann aufgenommen hat, aber wenn man den tagtäglich gesehen hat, dann weiß man ja auch, wie der her aussieht, nicht? Ja. Und dann hat man dann schon eins und eins zusammengezählt und damit fing es dann an. Dann habe ich angefangen zu überlegen, was geht hier vor. Dann kamen noch viele andere Sachen auch, die dazugekommen sind. Was denn zum Beispiel? Ja, zum Beispiel Arbeitsstunden werden nicht richtig erfasst. Das heißt, man arbeitet den ganzen Tag von morgens zum Beispiel jetzt 6:30 bis abends 8:30. Manchmal sogar auch länger, je nachdem, ob man die Arbeit schafft oder nicht. Weil bei uns ist das Problem, wir sind auch teilweise zu wenig Mitarbeiter. Das heißt, wir sind zeitweise alleine in einem Geschäft ohne Kollegen. Das bedeutet, Kunden sind da. Wir haben viel mit Ladendiebstahl zu tun, die Zeiten sind härter geworden, es ist überall Hartz IV, die Leute haben alle kein Geld mehr und das merkt man dann natürlich auch. Da wird jetzt mehr geklaut als früher. Okay, das heißt, die Überstunden werden nicht abgerechnet? Ja, das heißt auch die Stundenzahl wird nicht richtig aufgeschrieben. Das darf zum Beispiel... Das hat aber mit dem Detektiv dann nichts zu tun. Nee, das jetzt nicht, aber ich wollte ja auch ein paar mehr Sachen. Ja, nur zu. Okay, da ist ein Detektiv, von dem du den Eindruck hast, der guckt nicht nur nach den Dieben im Laden, sondern auch nach den Mitarbeitern, was die dann eben halt machen, wie die auf der Arbeit sind, wie die sich jetzt benehmen, wie die ihre Arbeit machen, ob die schnell sind, ob die langsam sind, ob die gucken nach Ladendiebstahl, keine Ahnung. Nur sind das Mutmaßungen, kannst du das beweisen? Ja. Wie könntest du das beweisen? Ja, durch andere Kollegen und durch mich eben halt, weil ich das ja selber gesehen habe. Dass er ja eben halt bei uns geguckt hat und dass er eben halt später ja auch im Internet aufgetaucht ist und da diese ganzen Sachen, was wir erlebt haben, auch erzählt hat. Mhm. Nur die Sache ist einfach, ich weiß nicht, ob er das jetzt gemacht hat, weil normalerweise, er müsste sich ja nicht bloßstellen, dass er das ja alles verrät, weil normalerweise ist das ja für die Geschäftsleitung, wo er das ja für macht, für die obersten Bosse oder wie auch immer. Ja, und interessant ist natürlich auch, ob das schriftlich niedergelegt ist und ob es da irgendein Papier gibt, auf dem all das steht, was du ihm vorwirfst. Das kann ich jetzt nicht so genau sagen. Aber sonst hängst du ziemlich halt der Luft. Über und Kamera. Bitte? Über Kamera ist das eben halt festgehalten. Jetzt nicht gerade schriftlich, aber über Kamera. Ja, aber was ist da festgehalten? Dass der Mann, der ist in dem Raum, der guckt sich die Kunden an und guckt sich dann auch die Mitarbeiter an. Was will man ihm da vorwerfen? Ja, ob wir zum Beispiel klauen, ob wir keine Ahnung was. Okay, also dagegen ist ja auch nichts einzuwenden. Wenn er auch guckt, ob die Mitarbeiter klauen. Ja klar, aber das Problem ist einfach, dass er sich dass er so tut, dass er nicht nur für die Laden, also für den Laden da ist, damit er den also die die Diebstähler von unserem Hals hält, sondern eben halt, dass er auch bei uns guckt, was wir gar nicht gedacht haben. Das ist das. Man hat ihm vertraut, man hat gedacht, er ist ein normaler Rentner, er verdient sich ein bisschen Geld dazu und nichts anderes. Man hat nicht gedacht, dass das auch über uns geht, über uns Kollegen. Weil man hat ihn ja auch teilweise, hat man ihn ja auch schon freundschaftlich begrüßt oder wie auch immer, und man hat da gar nicht mit gerechnet. Und man hat das dann irgendwann, weil eben halt das ja auch im Fernsehen zu sehen war, dann haben die dann ja gesagt, man kann sowas dann ja auch im Internet nachgucken unter Stern TV eben halt. Da sind wir dann reingegangen ins Internet und haben das gesehen, wie er da sitzt und das erzählt hat. Also wir reden jetzt über, wir reden über eine bestimmte Person. Ja, genau. Die bei dir, bei euch gearbeitet hat. Ja, nicht gearbeitet, aber tätig war. Was dazu verdient hat. Genau. Also damals wurde natürlich dann auch noch vorgehalten oder vorgeworfen, dass diese Detektive private Dinge notieren von den Mitarbeitern. Genau, so und sieht das aus. Und dieses dann auch weitergeben an die Geschäftsleitung und die Geschäftsleitung da wiederum Schlüsse rauszieht. Genau, und dass dann vielleicht, wenn irgendwelche Sachen sind, was weiß ich, jetzt durch Krankheit oder wie auch immer, da werden ja persönliche Gespräche werden dann ja geführt, dann wird dann so etwas wird dann wieder vorgebracht, obwohl man ja weiß, dass man dem Chef sozusagen darüber ja nun nichts erzählt hat. Und man fragt sich ja, wo kann der das jetzt her wissen? Ja. Und wenn man ganz schlau ist und eins zusammenzieht, dann ist das ja alles nicht weit entfernt. Und so etwas gibt das es. Das sind ja nur kleine Sachen. Naja, aber lass mich mal konkret fragen. Gibt es sowas, dass der Chef etwas weiß, was er eigentlich nie wissen konnte und ihr geschlossen habt, das kann der nur über diese Person herausbekommen haben? Ja, ich denke mal, teilweise schon, auf jeden Fall. Also ich merke schon, es ist so ein bisschen im Bereich der Mutmaßung, aber letztendlich fühlst du dich unwohl oder und ihr fühlt euch da... Ja, das ist das Problem überhaupt. Man hat dann ja schon Angst, zur Arbeit zu gehen. Ja, ja, man klar. Man hat Magenprobleme, man kann nachts nicht mehr schlafen. Das kann ich mir gut vorstellen. Das sind all diese Sachen, nicht? Und man kann sich das einfach gar nicht vorstellen. Man weiß dann ja wahrscheinlich überhaupt nicht, wo man noch bespitzelt wird oder wo noch jemand irgendwie aufpasst und es ist kein entspanntes, normales Arbeiten. Nee, überhaupt nicht. Vor allem, man hat das ja auch anders kennengelernt. Früher zum Beispiel, wie ich da angefangen bin, da gab es sowas überhaupt nicht. Da war man zum Beispiel mit 5 oder 6 Mitarbeitern, war man in einer Filiale oder in einem Geschäft. Mhm. Und dann jetzt mittlerweile, da bist du alleine teilweise. Mhm. Und dann manchmal auch nur zu zweit. Und dann sollst du alles Mögliche sollst du machen, sollst den ganzen Tag arbeiten. Ja. Wie ist du hast keine Zeit, Pause zu machen, wenn du natürlich alleine bist. Ja. Wie ist es denn mit der gewerkschaftlichen Organisierung? Ja, haben wir zwar alles, aber die setzen sich nur für die Chefs mehr oder weniger ein und sind nicht für die Mitarbeiter da. Das glaube ich nicht. Das ist das Problem. Nee, das glaube ich nicht. Nee, das glaube ich. Wenn ihr einen richtigen Ansprechpartner bei den Gewerkschaften habt, hundertprozentig setzen die sich nicht für die Chefs ein, sondern für die Mitarbeiter. Das ist deren Job, das ist deren Arbeitsinhalt. Sicherlich, aber das Problem ist ja, wie wenn gesagt, wenn du jetzt zum Beispiel zu zweit bist jetzt in einem Geschäft, dann ist ja ganz klar, dass eine von den beiden ja gerade während der Geschäftszeit natürlich vorne im Kassenbereich sitzt und die andere hat dann natürlich gerade das Gespräch mit dem Chef. Und da ist das Problem, diese Person, die das Gespräch mit dem Chef hat, ist immer alleine. Und der Chef sitzt dann da und wird dann, dass er dann die Mitarbeiter unter Druck setzt oder wie auch immer, dass man dann, keine Ahnung was, dass man sagt, man kündigt oder wie auch immer. Das hatte ich ja zum Beispiel. Ich wollte jetzt aufhören mit meiner Stellvertretung, weil ich gesagt habe, das geht so nicht mehr klar. Ich kann das nicht mehr lange mitmachen. Mhm. Und dann habe ich auch gesagt, ich will jetzt aufhören mit meiner Stellvertretung. Und dann habe ich dann, nächsten Tag habe ich dann ein Gespräch gehabt mit meinem Chef. Der hat dann noch einen anderen Mitarbeiter mitgebracht, der im gleichen Rang ist wie er dann auch. Mhm. Und dann war das direkt im Geschäft. Da hat er mich drauf angesprochen und hat zu mir gesagt, ich habe gehört, Sie möchten kündigen. Ich sage, nein, ich möchte nicht kündigen. Ich sage, ich möchte nur mit meiner Stellvertretung aufhören. Wissen Sie was? Stopp mal eben. Was heißt mit meiner Stellvertretung aufhören? Was heißt das? Ja, also ich bin ja Stellvertretung, bin ich da, ja. Ach so, meinst du? Ach so, dass du die stellvertretende Leitung hast. Ich verstehe. Ja, genau. Das heißt, da sind wir schon ein bisschen höher gestellt. Ja, ja, ja. Und was sagt er da? Bitte? Was sagt er da? Ja, er sagt dann zu mir von wegen, wir können das ja so machen, diesen Monat frei, nächsten Monat frei, Sie kündigen. Ich sag, bitte, ich möchte nicht kündigen. Ich sag, ich möchte nur mit der Stellvertretung aufhören und normale Kassierkraft sein oder normale Verkäuferin. Das heißt eben halt ohne diese große Verantwortung, die man dann natürlich noch hat. Und daraufhin wurde mir dann nahegelegt, nochmal zu kündigen. Ich sage, nein, ich möchte das nicht. Dann wurde ich da 1,5 Stunden im Laden gelassen. Mhm. Dann wurde ich dann nach oben geholt. Und dann war ich dann mit den beiden dann nochmal eben halt im Aufenthaltsraum, konnte mit denen nochmal ein Gespräch führen. Mhm. Und da wurde mir dann das nochmal nahegelegt, zu kündigen. Und dann, weil er ja so ein toller Chef ist und sich ja um seine Mitarbeiter kündigt, wurde mir vorgeschlagen, auf weniger Stunden runterzugehen und diese Filiale zu verlassen, das heißt, in eine andere zu gehen. Und so ist der Stand der Dinge jetzt im Moment? Ja, momentan bin ich runter. Also, ich merke, du bist sehr unzufrieden und sehr geladen auch, was die Situation anbelangt. Also, Jessica, ich kann dir da wirklich nur raten, dich an vertrauenswürdig an die Gewerkschaften zu wenden zunächst. Ja, oder was anderes suchen. Ja, oder was anderes zu suchen. Aber je mehr Druck von... Also über die Öffentlichkeit und dann auch durch die Gewerkschaften passiert, desto eher besteht auch die Chance, dass die Leute ordentlich behandelt werden. Ja, und das ist ja die Hauptsache. Das finde ich ja auch. Das ist ja das Wichtigste. Genau, also ich finde, dass man das auf keinen Fall auf sie sitzen lassen sollte und dass man aber vorsichtig sehr legale und ordentliche Wege gehen sollte. Und da sind die Gewerkschaften die besten Ansprechpartner, finde ich. Die Verhältnisse zu ändern. Da hört man ja immer wieder etwas und... Als ich das damals zum ersten Mal mitbekommen habe, habe ich auch gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Ja, das ist ganz, ganz schlimm, ist das geworden. Vor allem, man glaubt das nicht. Vor allem, mir hat das so Spaß, hat mir das gebracht. Und früher, wie ich das kennengelernt habe in meiner Ausbildungszeit, also das war bei Weitem nicht so, wie es geworden ist. Und das ist ja auch überall schlechter, ob das jetzt im Pflegebereich ist oder wie auch immer. Da ist und vor allen Dingen solltet ihr euch, die ihr das so empfindet und seht, ihr solltet euch zusammentun. Zwei Stimmen bewirken immer mehr als eine und 10 Stimmen noch mehr als 5 und so weiter. Das stimmt, aber das Problem bei mir ist zum Beispiel, die ganzen Kolleginnen, die sind alle so bei 50 rum, 40, 50. Die haben Angst. Die haben alle Angst um ihren Arbeitsplatz. Die denken, dass sie nichts anderes mehr kriegen. Ich bin die Jüngste und ich mache ihm halt meinen Mund auf, sage, es kann so einfach nicht weitergehen und man sieht ja, was passiert. Vielleicht, Jessica, kriegen wir noch den einen oder anderen klugen Ratschlag von einem Zuschauer oder einer Zuschauerin, einem Zuhörer. Ja. Das würden wir gerne nicht weiterreichen. Vielleicht, ich werde auf jeden Fall erstmal sehen, dass man woanders vielleicht unterkommt. Ja. Und das einzige Positive, was ich so für mich sage, was mir auch eine Menge hilft, ist, dass ich vielleicht abends mal ab und zu meinen Johnny drehen kann und den mal rauchen kann. Und dann geht das auch gut. Und dann isst man auch viele Sachen und dann passt das schon. Was, du willst deinen Johnny abends rauchen? Ja, ab und dann. Deinen Joint rauchen oder was? Ja, klar. Okay, du, gut, das vertiefen wir jetzt nicht mehr, das ist ein ganz anderes Thema. Nee, brauchen wir auch nicht. Jessica, in dem Sinne verbleiben wir. Vielleicht meldet sich jemand, der dir noch einen Ratschlag geben kann. Reichen wir gerne weiter an dich. Ja, und tschüss. Vielen Dank für deine Sendung und mach so weiter. Dankeschön, tschüss. Ja, bis dann, tschüss. So, neuer Versuch mit unserem großen Lottogewinner. Daniel, bist du noch mal da? Ja, ich bin noch da. Ja, da war der Akku gerade, glaube ich, leer. Ja, irgendwie war die Verbindung weg. Wir waren stehen geblieben bei der Frage, warum du das deine Frau nicht sagst. Und hast du gesagt, naja, man hat schon so viel gehört, dass Geld irgendwie alles kaputt macht. Hast du Sorge, dass das bei euch passieren könnte? Nicht, also jetzt nicht im direkten Sinne, dass ich da irgendwie momentan vielleicht Schwierigkeiten familiär habe, sondern einfach, dass das Thema Geld aufteilen in der Familie. Also es steht außer Frage, dass ich das Geld in der Familie auch irgendwo jemandem auch ein bisschen was helfen werde. Mhm. Jedem ein bisschen etwas. Ja. So, und da fängt es schon an. Wem soll ich wie viel geben? Ja. Wie gesagt, die beiden Geschwister von meiner Frau, die sind nicht verheiratet, haben keine Kinder. Meine Geschwister, die haben teilweise mehrere Kinder. Und dann die Frage auch, die Kinder sind erwachsen. Wem gibt man wie viel und was? Dann ist der andere benachteiligt. Und einfach dieses... In der Tat. Aber wir wollen nochmal durchrechnen. Du hast gerade gesagt, ungefähr 500.000 wirst du bekommen. Genau. 200.000 hast du Schulden auf deinem Haus. Richtig. Dann tun wir die 200.000 schon mal runter. Dann sind vielleicht noch 250 oder 300.000 übrig. genau. Ne? Das ist ja jetzt auch nicht so eine Millionärssumme, wo du jetzt alle mit glücklich machen könntest. Ich finde es völlig legitim, dass du auf jeden Fall einen guten Teil für dich auch zurückhältst, für deine Familie. Und ich würde das auch gar nicht in die große Glocke hängen, diesen Gewinn. Ja, aber das würde mit Sicherheit irgendwo ja auch, denke ich mal, aufschwimmen, dass man merkt, denen geht es irgendwie ein bisschen anders. Und ich denke mal, ich habe einfach die Befürchtung, wenn ich denen jetzt nichts sage, dass ich damit irgendwo auch meine Familie jetzt belüge und sage, ja, dass ich ja nicht Geizhals bin. Ich weiß selber nicht, den passenden Ausdruck für. Dann könnte man ja vielleicht überlegen, ich meine, wie gesagt, du hast jetzt keine 3 Millionen gewonnen oder so, wo du so richtig aus dem Vollen schöpfen kannst. Ja, dann werden halt alle engen Familienmitglieder mit einem sehr großzügigen Geschenk bedacht und dann ist es auch gut, finde ich. Ich meine, du hast ja auch eine Familie und du hast nicht viel Geld und das ist doch. Wie viele Kinder hast du? Ich habe 2 Kinder. 2 Kinder. Und 8 Jahre alt. Gut, ja. Da kann man ja auch schon ein bisschen vorsorgen, dass die eine gute Ausbildung irgendwann kriegen. Das kostet ja auch alles Kohle. Ja, da liegt mir am meisten dran. Das ist ja. Deswegen habe ich auch überhaupt den Schritt gewagt und habe gesagt, okay, ich baue. Da bin ich ja der größte Kritiker von gewesen, bevor ich Kinder hatte. Ja. Und wie gesagt, ich habe eigentlich gesagt, ich baue nie im Leben. Aber wie gesagt, für die Kinder muss man vorsorgen. Genau. Die sind mir über alles. Und, aber ja. Wenn du sagst, du hast ein gutes und glückliches Verhältnis mit deiner Frau. Ja. Hast du. Das habe ich auf jeden Fall. Dann kann man sich ja mal erstmal unter 4 Augen ganz alleine mit der Frau hinsetzen und überlegen, wie kann man das machen, nachdem ihr wisst, wie viel Geld de facto dann für euch zur Verfügung steht. Also du musst deine Frau natürlich einbeziehen, das finde ich schon. Selbstverständlich, nur ich wollte jetzt für mich erstmal das sacken lassen, weil wie gesagt, als ich überhaupt die Nachricht gehört habe, ja, da habe ich ja voller Panik auch noch einen falschen Gewinn verstanden, aber selbst der, den ich habe, ist schon... überdimensional. Ich würde mich auch, also soweit ich informiert bin, haben die Lottogesellschaften ja auch immer einen Berater, dass man noch eine Beratung bekommt, wie man das Geld anlegen könnte oder wie man damit umgeht, würde ich auch in Anspruch nehmen an deiner Stelle. Ja, und momentan hat man auch natürlich die Bedenken bei der jetzigen Wirtschaftslage, ob man das Geld irgendwo anlegt. Ja. Ob man, ja, das ist dann halt, ja, das ist aber die zweite Frage. Für mich ist wirklich die Frage einfach, ich will auf jeden Fall der Familie helfen. Gut. Wie gesagt, auch schon dann... in Maßen finde ich das ja auch alles in Ordnung. Aber einfach jetzt, wenn ich jetzt damit loslege, sage ich mal, wenn ich sage, jetzt kriegt jeder, sage ich mal, einen Summenbetrag X und dann fängt er an, der sagt, du, ich bin auch volljährig, ich hätte gerne auch was, auch eine Ausbildung. Ja. Weil das ist so, das ist wie bei den, ich bin jetzt kein Türke, aber das ist wie bei den türkischen Familien, da halten auch alle zusammen unsere Seite. Ich kann das jetzt nicht beurteilen, wie eng eure Familienbande sind. Ja, ziemlich eng. Ja, und wo da die Grenzen sind, wo ist es noch eng oder wo ist es nicht mehr eng, das können wir natürlich jetzt nicht auseinanderfummeln, das musst du mit deiner Frau besprechen. Genau. Aber wie gesagt, ich finde es komplett legitim, du bist ein einfacher Mann und hast nicht so viel Kohle, dass ihr natürlich auch einen Teil erstmal für euch behaltet und auch ein entspanntes Leben dann führen könnt. Und dann werden die anderen bedacht mit einer gewissen Summe oder mit Geschenken und dann ist es gut. Mhm. Aber freu dich, du freust dich noch gar nicht so richtig, ne? Nee, nicht wirklich. Ehrlich gesagt, das macht mir mehr als Kopfzerbrechen als Freude. Das ist irgendwo einerseits Freude, aber das ist so mehr so eine Angstfreude. Als wenn man weiß, morgen habe ich Prüfung und wenn ich die bestanden habe, Führerscheinprüfung, dann habe ich einen Führerschein, aber man hat Angst vor der Prüfung. Und diese Angstfreude habe ich halt momentan. Aber es geht hauptsächlich um die Frage der Familie. Ne? Wenn die Familie nicht wäre, dann würdest du dich nur freuen. Da würde ich mich nur freuen, klar, weil für mich ist jetzt wirklich einfach, ich will mich nicht da irgendwo jetzt deswegen wegen diesem Geld zerstreiten, weil wie du schon sagst, das ist nicht irgendwie x-tausend Millionen, was manche gewinnt, wie 30 Millionen, was man hört. Genau, ja. Das ist wirklich in dem Sinne eigentlich eine schöne kleinere Summe, die könnte man richtig schön aufteilen, aber dass da vielleicht einer dann anfängt dann zu sagen, hier hätte ich gewonnen, hätte ich dir mehr gegeben und da kommen mit Sicherheit solche Sätze. Vielleicht kann es sogar so sein, dass du es natürlich nicht allen recht machst. Letztendlich ist jedes Geschenk, das du machst, wenn es nur 5.000 Euro sind oder weiß ich was, ist nett und großzügig. Du müsstest es ja überhaupt nicht machen. Es gäbe sicher viele Menschen, die sagen würden, nee, das behalte ich alles für mich und gut ist. Und ich, niemand, also, weißt du, aber das ist dann halt so. Das musst du dann halt auch, glaube ich, in Kauf nehmen. Guck doch einfach mal mit deiner Frau zusammen so den Kreis an, wo ihr die Grenze zieht und dann überlegt ihr, wie viel ihr den Leuten zukommen lasst. Hast du denn für dich nicht noch irgendeinen besonderen Wunsch, den du dir erfüllen möchtest? Irgendwie ein besonderes Auto oder weiß ich was? Nee, also ich fahre ehrlich gesagt ein sehr schönes Auto, was ich mir geleistet habe. Und ja, wir haben ein Haus mit, ich habe Kinder, wir sind alle gesund. Ich denke mal, mehr Reichtum kann man im Leben eigentlich nicht haben. Hast du recht. Ja gut, dann kannst du auch mehr abgeben, wenn du es so empfindest schon. Ja, was fährst du denn für ein Auto? Ich habe einen Mercedes E-Klasse. Hey, wie finanzierst du das denn dann alles? Ja, das spart man sich so ein bisschen zusammen. Und wir sind nicht unbedingt die großen Urlaubsfahrer, wo jedes zweite Jahr vielleicht irgendwo in die Karibik oder nach Spanien, sondern wir fahren, wenn dann, vielleicht alle 5 Jahre mal in unsere Heimat. Und da haben wir unsere Familien auch. Wo ist deine Heimat? Zentralasien ist das, in Usbekistan. Ach so. Ja. Aber trotzdem wundere ich mich, wenn du 2 Doppelhaushälften gebaut hast, du bist LKW-Fahrer, fährst auch noch privat eine E-Klasse. Wie kriegst du denn das alles hin? Arbeitet deine Frau auch? Meine Frau, die arbeitet auch. Die ist in der Bäckerei Filialleiterin, in einer Bäckerei. Und ich habe vorher, beziehungsweise auch noch nebenbei, habe ich noch einen LKW am Laufen als kleiner Subunternehmer. Das ist, da fische ich Aufträge raus, so. Da habe ich einen Fahrer drauf sitzen und also ein fleißiger Mann, eine fleißige Familie. Ja, so wie sich das eigentlich auch gehört. Willst du denn beruflich irgendwas verändern? Nein, also nee, ich bin eigentlich zufrieden, so wie ich bin momentan. Mhm. Wie gesagt, ich kann davon gut vernünftig leben und wie gesagt, also ich möchte nicht irgendwie jetzt expandieren, dass ich sage, ich hole mir jetzt noch 2 LKWs dazu, weil da weiß ich, dann würde ich die Zeit für meine Familie verlieren und auch den Beruf, den ich jetzt habe, ich bin ganz normal in einer normalen Beschäftigung bei einem sehr bekannten Unternehmer und bin eigentlich gut zufrieden damit, wie gesagt. Weißt du, ich möchte nicht irgendwie jetzt. Du kannst ja vielleicht auch mal überlegen, ich finde es eigentlich auch immer ganz gut, wenn man irgendwie so gut Knete irgendwie gewonnen hat oder einem zugefallen ist, dass man vielleicht auch irgendwie eine kleine Summe an etwas eine sehr gute Sache spendet, wo man weiß, da kommt die auch gut an. Und da kann man wirklich Menschen helfen und da tut man eine gute Sache. Dieses Versprechen sozusagen, das haben wir mit meiner Frau uns mal irgendwann mal gegeben, einfach nur, ich sag mal, das war jetzt mehr so ein Gag oder spaßeshalber, aber von beiden Seiten durchaus ernst gemeint. Sollten wir irgendwann mal das Glück haben, dass wir wirklich mal eine größere Summe gewinnen, dass davon auf jeden Fall 10% sofort gespendet Super. Wird, egal wie groß die Summe Super. Ist. Chapeau. Das ist bei uns steht außer Debatte, weil wie gesagt, wir haben Armut gesehen, da wo ich herkomme. Genau, und, du kennst es dann ja wirklich von vor Ort. Und wenn man manchmal so liest, mit wie wenig Geld man beispielsweise ein Kind in der dritten Welt am Leben erhalten kann und satt machen kann, ist das ja schon Wahnsinn. Das ist für uns teilweise manchmal so eine Kleinigkeit und da kann man so viel Glück dann bewirken. Genau, deswegen sage ich, meine Kinder, die sind mir auch über alles, dass die gesund sind, das ist das Wichtigste für mich und deswegen sage ich genauso auch andere Kinder. Weißt du, was da los ist. Ich habe so den Eindruck von dir jetzt durch das Telefonat. Ich glaube, du bist ein guter Typ und du wirst das auch gut hinkriegen. Das wirst du schon, ein gutes Händchen haben dafür. Dankeschön. Hoffentlich klappt das doch alles so. Ja, bestimmt. Also nochmals von meiner Seite aus Gratulation. Das ist eine besondere Sache und weihe jetzt endlich mal deine Frau ein, damit die sich aufrollen kann und dann leert ihr beiden mal eine Flasche Shampoos zusammen. Das könnt ihr euch gönnen. Ich denke mal, das gönnen wir uns doch auf jeden Fall. Absolut. Aber Dankeschön für das Gespräch, Domian. Daniel, gute Fahrt weiterhin. Alles klar. Tschüss. Bis dann. Ciao. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Nummer. Unsere kostenfreie Nummer. So, hier geht's weiter mit dem Thomas. Und Thomas ist 42. Thomas, grüße dich. Hallo Domian. Hallo Thomas. Kompliment an deine Sendung. Dankeschön. Sendung. Mein Thema ist, ich habe das Vertrauen an den Ärzten verloren. Oh je. Und zwar, es geht darum, ich bin vor 6 Jahren, ist eine sehr starke Schuppenflechte ausgebrochen bei mir. Mhm. Am fast ganzen Körper. Keiner weiß, wo es herkommt. Ausgebrochen? Ja, urplötzlich ausgebrochen. Ich hatte nie Probleme, gar nichts. Vielleicht nochmal ganz einfach zur Erklärung, für die, die sich nicht ganz gut auskennen in diesen Bereichen. Wie macht sich Schuppenflechte bemerkbar? Wie sieht das aus? Die Haut ist entzündet, ist rötlich entzündet. Also die Erklärung wurde mir mal so gegeben, die Haut versucht sich an diesen Stellen zu heilen und zu heilen und zu heilen. Man könnte sich das so vorstellen, man hätte zum Beispiel eine Wunde, da kommt irgendwann Schorf. Der Schorf geht irgendwann ab und dann ist die Wunde verheilt. Das ist bei der Schuppenflechte nicht der Fall, sondern die versucht sich immer wieder zu heilen und immer wieder neue Haut drüber zu wachsen. Und immer wieder, juckt das auch? Es juckt. Und man kratzt wieder und dann steht wieder Schorf? Man kratzt, das geht wieder auf und es wird hart. Und das kriegt man am ganzen Körper? Es ist am ganzen Körper. Im Gesicht auch? Da bin ich Gott sei Dank von verschont geblieben. Ja. Fängt also bei mir, es ist an den Ellbogen, dann der ganze Oberkörper, ja. Rücken, stellenweise tellergroße Stellen, mhm. geht bis runter, Schrittbereich, mhm. Beine, Knie, alles eigentlich, sonst ist eigentlich überall. Ja, so, das vor 6 Jahren von heute auf morgen quasi brach die Krankheit aus. Was ist dann geschehen weiter? Dann, halt irgendwie normale Wege zu den Hautärzten hin. Man ist dann hingegangen zu den Hautärzten. Dann hat man, die Hautärzte haben dann halt eben mit Medikamenten, mit Cortisonbehandlungen angefangen, mit Bestrahlungen angefangen. Cortison hat teilweise geholfen, mhm. aber nur teilweise. Mhm. Bestrahlung hat gar nicht geholfen irgendwie. Das wurde dann halt immer nur noch rötlicher und hat sich also mehr und mehr entzündet. Die Stellen wachsen also quasi dann aus. Man kann sich das vorstellen, das ist eine kleine Wunde, das ist ein kleiner Fleck erst und der wächst immer größer, wird immer größer, immer größer, immer größer. Mhm. Das ist wie so eine Wanderschuppenflechte, kann man sagen. Also die wächst wirklich in allen Richtungen. Kuren und alles, es hat nie was geholfen. Nie. Ja. Und dann? Ja, jetzt habe ich sozusagen aufgegeben. Ach so, das, du meinst, du hast den Glauben an die Ärzte verloren, in dem Sinne, dass man dir nicht helfen kann einfach. Ja, mhm. ja, ja. Du hast alles klassisch medizinisch, schulmedizinisches durchprobiert. Ja. Mhm. Ja, ja. Hast du dich auch mit Naturheilkundeverfahren, Alternativen? Nein, habe ich noch gar nicht. Warum nicht? Die habe ich die Gelegenheit, wie gesagt, ich habe nach fast 2 Jahren auch meine Freundin dadurch verloren, weil ich mich zurückgezogen habe. Mhm. Bin seitdem her auch solo. Ich habe mich komplett zurückgezogen. Ja. Mein Bekanntenkreis wissen es nur 2 Leute, dass ich es habe. Ach. Aber keiner weiß es, wie schlimm es wirklich ist. Warum hältst du da so hinterm Berg mit? Ich weiß es nicht. Das ist doch keine Schande, das zu haben. Ja, das ist es. Ich weiß es nicht. Ich traue mich. Ich habe das teilweise, wenn ich im Sommer, ist es ganz schlimm, wenn ich rausgehe. Ja, das verstehe ich. Warm. Ich habe meine Hosen an, teilweise sogar noch Pullover im Sommer. Es ist mir mal eine Situation passiert gewesen, das ist über den Zebrastreifen gegangen, hatte ich T-Shirt angehabt und da stand dann ein kleines Mädchen, okay, man sagt, Kinder wissen nicht, was es ist, was es bedeutet. Die hat dann das gesehen an den Ellbogen und sagte, ih, Mami, guck mal, wie dreckig der ist. Mhm, und seitdem ziehe ich mich zurück, mich zurückgezogen. Diese Trennung von deiner Partnerin, wer hat sich ja letztendlich von wem getrennt? Du von ihr? Ich habe mich zurückgezogen, weil eine Freundin möchte ja nicht nur Händchen halten. Du hast dich zurückgezogen und dann hast du dich getrennt oder hat sie sich letztendlich getrennt? Sie hat sich dann letztendlich getrennt. Was heißt zurückgezogen? Kein Sex mehr. Ja. Sie hat mich gar nicht mehr nackt gesehen, mhm. weil ich weiß es nicht, ich habe mich da total zurückgezogen. Wie lange warst du vorher mit ihr zusammen gewesen? 7 Jahre. 7 Jahre? Da sollte man eigentlich so offen sein, dass man dann halt auch dem anderen die Krankheit zumutet, finde ich. Und der andere sollte die Krankheit zusammen mit dem Partner versuchen zu bewältigen. Ja, ja, eigentlich hab ich schon. Habe ich auch gedacht. Aber ich habe mich dann halt, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wodurch die Auslöser war, warum ich mich so zurückgezogen habe, weiß ich nicht. Also ist da, ich vermute mal, oder es, was heißt ich vermute, es ist so, dass das neben der schweren körperlichen Erkrankung auch eine schwere seelische Belastung bis hin auch zu einer Erkrankung entstanden ist. Ja, wahrscheinlich. Ist meine Vermutung auch. Was machst du beruflich? Gar nichts, ich bin arbeitslos. Das hat aber damit nichts zu tun? Nein, nee. Hat damit nichts zu tun. Wiederum ist das auch eine Situation, die einen gerade nur nicht aufbaut. Nee, die baut einen gerade nicht auf, weil das Arbeitsamt dann halt eben dann auch dazu kommt, die mir die Krankheit nicht glaubt. Wie, die glaubt die Krankheit nicht? Die glaubt mir die Krankheit nicht. Ja, dann zieh einfach mal das T-Shirt aus. Habe ich schon gemacht. Ich hab's schon gemacht. Ich habe halt eben durch diese Schuppenflechte halt auch Schlafstörungen und dann Gehbeschwerden. Ich habe Freunden im Umzug geholfen. Ich habe denen schon gesagt, leg mal ein Taschentuch hin. Oder mehrere Taschentücher, weil ich hundertprozentig weiß, wenn ich eine Stelle treffe ich immer hundertprozentig eine Stelle, wo die offen ist, wo die Schuppenflechte drauf ist und es ist dann sofort auf und es fängt sofort an zu bluten. Die Haut ist sowas von weich darunter. Ja, aber ich verstehe nicht, dass das Arbeitsamt... Die haben mich... Aber du hast doch Atteste, du kriegst doch alle Atteste. Habe ich habe alles. Ich war sogar beim Amtsarzt von denen. Hm. Der hat mich nur angeguckt, der hat die allgemeinen Bewegungen gemacht, halt irgendwo wegen, ob ich noch da hinten die Buchstaben am Dings erkennen kann, ob ich noch mit blind meine Nase treffe, ob ich noch Kniebeugen machen kann, ob ich da noch irgendwelche Figuren auf dem Zettel erkennen kann. Da meine Schuppenflechte angeguckt und sagte, ja, okay, müsste mal stationär gemacht werden. Und das war alles, was der Amtsarzt untersucht hat. Für was ist es wichtig, dass das Arbeitsamt die Erkrankung anerkennt? Ich kann nicht jeden Beruf mehr machen. Verständlicherweise, ja. Ich habe nichts gelernt. Das heißt, ich kann entweder nur im Baubereich, war ich früher sehr oft tätig, im Baubereich, im Gartenbereich. Dass die Verletzungsgefahr ist da eben dementsprechend natürlich hoch beim Bau. Wenn das aufplatzt, es fängt an zu bluten, ich muss mich zurückziehen, dass das dauert, dass ja, das anfängt zu bluten, das macht kein Arbeitgeber mit. Ja, ja, klar. Also, ich habe gerade jetzt zwei Sachen parallel im Kopf. Die eine Sache ist, dass ich finde, dass du dich auch mal schlau machen solltest, was es an alternativen Heilungsmethoden oder Therapiemethoden gibt. Das ist so eine weit verbreitete Erkrankung. Sicherlich gibt es ganz viele, vielleicht auch eher unkonventionelle Ansätze in der Alternativmedizin, die durchaus zum Erfolg führen können. Vorschläge überall offen, also wenn da jemand das weiß. Ja, da wird es ganz viele Sachen geben, da bin ich ganz sicher, da werden wir bestimmt gleich jetzt viele Mails erhalten. Und das Zweite ist natürlich, dass du auch eine seelische Stabilisierung brauchst. Denn wenn du dich in der Erkrankung so sehr zurückziehst und verkapselst und immer einsamer und vielleicht sogar depressiv wirst darüber, ist das natürlich auch Gift für diese Erkrankung, die mit Sicherheit auch irgendwie eine psychosomatische Geschichte ist. Das heißt, dass die Seele auch mit dieser Erkrankung zu tun hat. Ja, klar. Auf Dauer wird das nichts. Ja, so. Thomas, deswegen, was das Psychologische anbelangt, würde ich gerne, dass du noch ein paar Worte jetzt mit meiner Psychologin sprichst. Gerne. Das andere ist, dass wir dir gerne Informationen zukommen lassen über diverse alternative Ansätze zur Behandlung dieser Erkrankung. Und da würde ich auch gerne noch meine Zuschauer und Zuhörer bitten, wer da Tipps und Informationen hat, bitte mailt uns das und wir reichen das dann sehr gerne an Thomas weiter. Bedanke ich mich auf jeden Fall. Thomas, dann wünsche ich dir von Herzen alles Gute und hoffentlich können wir dir ein bisschen weiterhelfen. Das würde mich freuen. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Weiter so. Vielen Dank. Tschüss, Thomas. Jo, tschüss. Tschüss. 1.38 Uhr und 37 Sekunden. Und hier ist Matthias. Matthias ist 22. Hallo Matthias. Ja, hallo Domian. Matthias. Freut mich, dass ich mal durchgekommen bin. Ja, freue mich, dass du da bist. Und was geht's denn? Wunderbar. Also ich habe da mal so eine Geschichte zu erzählen. Und zwar, ich fange einfach mal so von ganz vorne an. Also ich bin jetzt 22 und es hat, ja, bei mir ist gerade eine sehr schwere Zeit, weil meine Mutter, die hat jetzt vor 4-5 Monaten, hat sie eine sehr schwere Zeit durchgemacht. Deine Mutter? Ja, genau. Sie ist Alkoholikerin. Ja. Und ich habe das seit meiner Kindheit mitbekommen. Also seit ich quasi 4-5 Jahre alt war. Und ja, jetzt ist es halt so, dass sie durch diesen Alkoholismus hat sie das nennt man Wernicke-Enzephalopathie, das ist dieses Korsakow-Syndrom, das ist dieser Vitamin-B-Mangel im Gehirn. Was ist das im Gehirn? Das ist das Wernicke-Enzephalopathie nennt man das in der Medizin, das ist das Korsakow-Syndrom. Und was ist das wiederum? Das tritt bei Alkoholikern auf, die über längere Zeit Alkohol konsumieren, ohne dabei Nahrung aufzunehmen. Das heißt, die leiden unter einem akuten Vitamin-B1- und B2-Mangel oder auch B12-Mangel. Mensch, du bist aber gut informiert. Ja, also wie äußert sich denn dieses Syndrom? Also das ist so aufgetreten. Also meine Mutter, die war eine Quartaltrinkerin. Das ist, sie hat quasi 3 Monate getrunken und dann wieder ein halbes Jahr aufgehört oder auch ein Jahr und dann wieder getrunken und so ging das weiter. Und ich habe das halt seit meiner Kindheit durchgemacht. So, und erklär mir mal, wie dieses Syndrom sich äußert jetzt. Das äußert sich in dem Sinne, dass also sie hat schweren Gedächtnisverlust, also sie hat motorische und feinmotorische Defizite, das heißt, sie kann, mal ein Beispiel, wenn ich zu ihr sage, sie soll mir irgendwie einen Kaffee zubereiten, dann würde sie nicht mal den Weg zur Küche finden von ihrer eigenen Wohnung, die sie erkennt. Und die weiß nicht, was eine Tasse ist, wie sie die zu benutzen hat, geschweige denn den Löffel für den Kaffeesatz. Aber das ist ja ganz dramatisch. Das heißt, sie findet den Weg von ihrer eigenen Wohnung nicht zur Küche. Sie weiß nicht, was eine Tasse ist. Richtig, ja. Das ist eine schwere psychische, geistige Schädigung. Richtig, ja. Sie ist auch schon seit Oktober 2008 in Behandlung, in einer stationären Behandlung. Also das. Ach, sie lebt gar nicht zu Hause im Moment? Nein, überhaupt nicht. Könnte sie überhaupt alleine zu Hause leben? Bitte? Könnte sie überhaupt alleine zu Hause leben? Nein, auch nie wieder. Kann sie nie wieder. Sie lebt auch jetzt demnächst, also ab 1. April kommt sie in ein Pflegeheim. Verstehe. Wie alt ist denn deine Mutter? 46. Die wird jetzt 47 im Juli. Das heißt, die Frau hat sich also durch den Alkohol komplett zerstört. Hm. Genau, richtig. Was ist mit deinem Vater? Also mein Vater, mein richtiger Vater, den kenne ich gar nicht. Hm. Seit meiner Kindheit. Also Bist du das einzige Kind? Ja, ich bin ein Einzelkind. Was ich noch weiß von meiner Mutter ist, dass ich irgendwie eine Schwester hätte, angeblich in Amerika, aber das ist, weiß ich nicht, ob das stimmt. Sie hat mir das mal gesagt und Aber Matthias, dann war doch letztendlich dein ganzes Leben, deine ganze Kindheit, deine ganze Jugend stand im Zeichen dieser schweren Alkoholerkrankung deiner Mutter. Richtig, ja. Und du hast es immer miterlebt, du hast alles mitgekriegt, alle Extreme, alle Exzesse, alles. Richtig, ja. Also man kann sagen, seit ich 6 Jahre alt bin, ich habe auch immer über meine Mutter, sie ist sehr impulsiv, sehr aggressiv. Ich habe das immer seit ich circa 6 Jahre alt bin, miterlebt, habe den Notarzt gerufen, die Ärzte gefragt, was ich da tun kann und ja, es ist nie was Richtiges dabei rausgekommen und ich stand halt dann da ohne irgendwelche Hilfe. Stelle ich mir für einen ganz jungen Mann oder vielleicht für ein Kind auch oder für einen ganz jungen Mann, wenn man so in der Pubertät ist, auch sehr, sehr bedrückend vor, weil man trägt ja schon Verantwortung und will vielleicht auch helfen, aber man kann es ja gar nicht. Richtig, ja. Wie lange bist du von deiner Mutter jetzt schon getrennt? Wie lange wohnt ihr nicht mehr zusammen? Also ich habe bis vor kurzem, bis vor dem Vorfall noch bei ihr gelebt. Also da war ich noch 21, kurz vor meinem, also ich habe am 5. März Geburtstag. Mhm. Also im Oktober ist das Ganze vorgefallen, 2008, so Juni, Juli im Sommer 2008, habe ich noch zusammen mit ihr gelebt. Und ich war dort schon aber auch auf Wohnungssuche, weil ich eine neue Arbeitsstelle hatte und wollte dann auch ausziehen. Und ich bin halt immer aufgrund dessen bei ihr geblieben, weil sie halt so sehr stark alkoholkrank ist und wollte mich halt um sie kümmern, weil sie ist halt immer hingeflogen und hat sich Schmerzen zugefügt und so Sachen. Und wie ist denn das jetzt für dich? Du bist, wie gesagt, wirklich so ein junger Mann noch von 22, der ja eigentlich seine Mutter verloren hat, so kann man es ja sagen. Richtig, ja, kann man so sagen. Wie empfindest du das? Ja, es ist für mich eine sehr schmerzhafte Erfahrung, weil ich eigentlich wusste, dass irgendwann einmal sowas kommen wird, weil ich mich auch im Vorfeld immer wieder erkundigt habe bei alkoholkranken Menschen, wie der Verlauf da ist. Und ich wusste, dass irgendwann das kommt, aber dass es so drastisch kommt, habe ich mir nicht gedacht. Und es ist für mich halt jetzt wirklich also sehr, sehr, sehr schwierig. Und also ich kämpfe auch wirklich mit den Emotionen und also es ist eigentlich unerträglich. Das ist. Besuchst du deine Mutter? Ja, also ich bin zurzeit bei meinem Stiefvater. Ja. Der ist also der Ex-Mann von meiner Mutter. Ja. Und der hilft mir eigentlich sehr gut. Also ich habe mit ihm ein gutes Verhältnis und bei dem lebe ich auch zurzeit, bis ich in dem Ort, wo er lebt, auch eine Wohnung gefunden habe. Ja. Besuchst du denn deine Mutter auch in der Klinik, wo sie jetzt ist? Ja, also man kann sagen, wöchentlich 2-3 Mal. Und erkennt sie dich? Sie erkennt mich auch beim Namen und das ist einfach, ja gut, manchmal verwechselt sie die Namen zwischen mir und meinem Stiefvater oder den Pflegern. Was ist das für ein Gefühl, wenn du da hinkommst und siehst deine Mutter, die ja letztendlich völlig, völlig fertig ist mit allem? Was ist das für ein Gefühl, wenn du da bist und wenn du dann wieder weggehst? Domian, man muss sich das so vorstellen, meine Mutter durch diese Schädigung, man muss sich das so vorstellen wie ein primitives, ein Kind, quasi, wie ein Kind, das das feinmotorische oder motorische Emotionen oder Fähigkeiten nicht wahrnimmt oder allgemein keine Erwachsenenhandlungen machen kann. Mhm. Das heißt, wie du kannst sie dir vorstellen wie ein 6-jähriges Kind. Also ich komme dahin, sie freut sich, wenn wir kommen, aber sie hat auch oft Situationen, wo sie weint und dann muss ich das auch für mich unterdrücken, dass ich weine und dass mir da die Tränen ausbrechen. Und ich stelle mir das so schwer vor, wenn man dann aus so einer Klinik herausgeht, dass man immer dann in eine schwere Melancholie selbst fällt oder eine Traurigkeit. Richtig, ja. Wenn man die Mutter dann so zurücklässt und sich ihr Schicksal so anschaut. Ich meine, ich sage auch immer wieder diesen Pflegern, weil die sind selbstverständlich auch für meine Mutter und für mich und uns Angehörige. Also ich sage denen auch immer wieder, ja, ich kann das gut verarbeiten, das ist für mich kein Thema, wobei das ist eine Lüge. Also ich mache das nur so äußerlich und zum Anschein. Also ich bin wirklich für meine Mutter da, mich freut es auch, wenn sie sich freut, dass ich komme. Und also mir geht es eigentlich im Grunde sehr schlecht durch das. Also damals, so in ihren Hochzeiten des Trinkens, wie viel und was hat sie getrunken? Ja, das fing klein an mit, man kann sagen, Bier. Bier hat ja 4,9% oder 5% Alkohol. Und es ging über 3 Monate circa, kann man sagen. Und es hat sich gesteigert von Bier auf Wein, weinhaltigen Getränken, dann irgendwie Cocktails und dann starke Getränke wie Whisky, Wodka, die wo circa 40% haben. Und dann hat sie halt nie was. Und vermutlich dann auch in großen Mengen, ne? In sehr großen Mengen, ja. Also pro Tag bestimmt 2 Liter oder so von diesen Sachen im Tag verteilt natürlich. Gibt es denn bei dir, du bist ja sehr reflektiert, du hast dich mit dem Thema sehr auseinandergesetzt, das habe ich gerade schon an den Fachbegriffen gehört. Gibt es, wenn du darüber nachdenkst, über das Leben deiner Mutter, auch Zorn, dass du denkst, wieso hat die nicht den Hintern hochgekriegt und hat die Notbremse gezogen? Zorn. Natürlich. Das ist bei mir aber in dem Sinne vorhanden, dass ich sage, hätte sie es anders gemacht mit dem Alkohol oder ganz vermieden, hätte ich vielleicht eine bessere Zukunft, könnte mein Leben besser gestalten, hätte nicht diese physischen Probleme. Ja. Und ich verdränge das jetzt, weil die Situation ist jetzt natürlich vorrangig, dass ich mich um sie kümmern muss. Und ich mache auch keine Vorwürfe. Ich meine, ist es letztendlich für dich eine Erleichterung, dass sie dann in ein Pflegeheim geht und du nicht mehr persönlich dich um sie jeden Tag kümmern musst? Eine Erleichterung in dem Sinne, dass ich froh bin, dass sie gut aufgehoben ist, ja. Andererseits wiederum, dass sie weg ist, ganz von mir weg, weil ich hatte ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Ich konnte ihr alles erzählen, also besser wie einem besten Freund sozusagen. Ja. Und sie hatte für mich alles getan, wo das in Ordnung war, aber in dem Sinne nicht. Also nein. Matthias, was machst du beruflich? Oder gehst du noch zur Schule oder studierst du? Ich bin selbstständig. Ich war auf der Berufsfachschule in Göttingen, habe dort eine kaufmännische auf der kaufmännischen Schule war ich, wollte einen Einzelhandelskaufmann Ausbildung. Anfang hat nicht geklappt, habe ich mich selbstständig gemacht, so im Bereich Kartenlegen, Tarot. Kartenlegen, Tarot, sowas machst du? Kartenlegen, Tarot, ja, sowas mache ich. Und das funktioniert? Das funktioniert sehr gut eigentlich. Davon kannst du leben? Davon kann ich sehr gut leben, ja. Das ist ja verrückt. Das ist verrückt. Das heißt, das hat sich rumgesprochen, dass du sowas machst und dann kommen die Leute zu dir und du kannst davon leben. So in Art kann man sich das vorstellen, ja, ungefähr, ja. So, aber was ich jetzt sehr ernst nehme, was du jetzt ja schon einige Mal angedeutet hast, ist, dass es dir sehr schlecht geht. Und das ist ja auch das Normalste der Welt, wenn man sich die Geschichte anhört. Ja. Du hast noch nie irgendwie Hilfe selbst in Anspruch genommen? Nein, noch nicht wirklich, also weil ich bin eigentlich eine Person, also im Grunde bin ich sehr schüchtern. Und ich versuche das alles immer so zu verdrängen und anderen Leuten, Außenstehenden oder Dritten zu sagen, dass es mir gut geht, ich das gut vereinbaren kann und mit mir selber und das ja gut verarbeitet habe. Im Grunde ist das alles nur eine riesengroße Lüge. Du warst folglich dann auch noch nie zum Beispiel bei einer Selbsthilfegruppe von Angehörigen von Alkoholikern? Das war ich schon mal zum Teil. Ich hatte auch schon mal eine Therapie, weil ich also sehr starke Depression hatte, auch schon 2 Selbstmordversuche gemacht habe. Das war eigentlich noch in jüngeren Jahren, da war ich 14, 15 aus anderen Gründen, wo eigentlich auch damit zusammenhängt. Aber so im Grunde, ja, wie gesagt, versuche ich das eigentlich immer so zu verdrängen und nicht irgendwie. Weißt du, was ich glaube? Dass man das nicht verdrängen kann. Ich glaube, das kann ich ja nur erahnen, was für eine Last auf dir liegt, wenn du das dein ganzes Leben lang erlebt hast. Wenn du mit ansehen musstest, wie deine Mutter zerfällt und zu einer anderen Person wird und du dich allmählich hast von ihr verabschieden müssen. Ich glaube, dass man das in den seltensten Fällen alleine schafft, damit zurechtzukommen. Das denke ich auch. Ich würde dir gerne von meiner Psychologin jetzt eine sehr professionelle Beratung geben lassen. Das wäre schön, ja. Mit Informationen natürlich, was du auch tun solltest, um dich zu stabilisieren und dass du ein bisschen klarkommst mit dir. Ja, das würde ich auch relativ in Anspruch nehmen. Das fände ich auch gut, ja. Prima, Matthias. Dann Domian, ganz kurz noch. ich hätte gerne, ich weiß nicht, ob das jetzt geht mitten in der Sendung, also eigentlich gern ein Autogramm von dir. Ja. Ich weiß nicht, wie man das jetzt handhaben kann. Dann sagst du das gleich, sagst du deine Anschrift bitte gleich meiner Psychologin, dann geht das. Alles klar, werde ja? ich machen. So. Ich bedanke mich auf jeden Fall. Ne? Wir melden uns gleich und ich wünsche dir alles Gute und deiner Mutter auch. Vielen Dank, ne? Auf Wiederhören, tschüss Matthias. So. Tschüss. Hier ist Mike, Mike ist 17, hallo Mike. Hallo. Hallo, hallo. Ja, ich rufe dich an, Jürgen, und zwar mit meinem Thema Mazzardo. Hat schon jemand letztens angerufen? Tut mir leid, ich bin ein bisschen aufgeregt. Egal. Und zwar bin ich internetsüchtig. Ja. Und zwar verbringe ich täglich mehrere Stunden, auch manchmal 10, 12, manchmal sogar Tage, 24 Stunden vor dem Computer im Internet, in Communities, Chaträumen, mit Webcam und allem drum und dran sozusagen. Ja. Was machst du sonst? Bist du Schüler? Ich bin noch Schüler, ja. Ich gehe zur Berufsschule, mache ja. da ein sogenanntes Berufsgrundbildungsjahr Naturwissenschaft, mhm. was man sich hier in Niedersachsen, wo nicht anerkennen lassen kann als erstes Ausbildungsjahr. Ja. Wie lange geht das jetzt schon so, dass du so extrem lange vor dem PC hängst? Also ich habe meinen ersten Computer gehabt mit 11 und mhm. das war noch ganz normal im Prinzip, was man eben so als Junge macht und wirklich exzessiv seit 2-3 Jahren ungefähr. Das ist schon eine lange Zeit. Das stimmt. Ja, verdammt lang, von 14 bis 17, so viele Stunden. Ich gehe mal davon aus, dass du dann auch gar nicht mal so einen großen, intakten Freundeskreis hast. Nee, aber das hat auch nicht viel damit zu tun, auch eher mit meiner Persönlichkeit. Also. Warum? Was ist da? Ja, ich bin sehr schüchtern. Also. Echt? Wirkst du aber gar nicht so? Ja, gut. Ich habe nicht viel mit anderen Leuten an Hut. Also ich habe so ziemlich meine eigene Vorstellung, habe einen besten Freund, der die teilt. Aber so, was viele Leute meinen und denken, da bin ich halt nicht so dafür und so Geschichten. Ja, aber du hast zumindest schon mal einen besten Freund. Das stimmt, ja. Und ihr besucht euch auch oder ja. seht euch oft und so? Ja, relativ, kann man so sagen. Ja, Freundin? Habe ich auch, ja. Hast du auch? Ja, aber das ist, naja gut, läuft nicht, ne? Ist klar. Das läuft deshalb nicht, weil du die meiste Zeit vom PC hängst? Ja, du, gut, wir sind jetzt 2 Jahre zusammen gewesen. Oder sind immer noch. Und am Anfang war das natürlich verliebt, alles klar, wunderbar. Da war der Computer natürlich die Nebensache. Ne? Und das hat dann, ich habe mir gesagt, hey komm, wenn deine Freundin da ist, das machst du nie, gehst nie an den Computer. Mhm. Das ist gegessen jetzt sozusagen. Aber pendelt sich natürlich auch alles ein, Alltag, Gewohnheit. Mhm. Ja, und jetzt ist das wieder sozusagen zurückgekommen, dass ich komme von der Schule, meistens ging 15, 17 Uhr, ja. weil ich immer nach Göttingen, ich glaube, der Anrufer vorhin hat auch gesagt, der hat in Göttingen kaufmännische Ausbildung. Ja, genau, ganz genau, ja. Genau, ja. da gehe ich auch zur Berufsschule mhm. und da fahre ich halt viel mit dem Zug. Ich muss eine Stunde Zug fahren mhm. und auch morgens früh aufstehen und jetzt, ich gehe immer nachts dann deswegen auch im Bett mit meiner Freundin oder 2-3 Mal im Monat vielleicht was, mhm. weil ich komme nach Hause, ranzen wird in die Ecke. Und dann geht's in mein Zimmer und dann spiele ich oder unterhalte mich mit Leuten und so Geschichten. Und wenn deine Freundin zu Besuch, ich gehe davon aus, dass du noch zu Hause wohnst. Ja. Ja. Und wenn deine Freundin dich besucht, dann ignorierst du sie auch mehr oder weniger und bleibst weiter vor dem PC sitzen? Teilweise, ja. Sie besucht mich eigentlich schon fast gar nicht mehr. Wahrscheinlich aus dem Grund. Und ich komme auch nachts hierher. Also ich spiele auch manchmal bis morgens um 3 oder 4 und muss um 5:45 wieder aufstehen. Mhm. Hauptsächlich gehe ich hier runter und dann schaue ich um deine Sendung auf am ein. Was heißt hierher? Was ist hierher und hier runter? Wo, was ist zu meiner da? Freundin. Achso, du bist jetzt bei deiner Freundin? Genau, ich liege jetzt hier auf dem Sofa, sie ist im Bett. Die schläft aber. Mhm. Genau, und dann gucke ich hier immer noch Fernsehen bis morgens um 3 oder so. Mhm. Mensch, Mike, das ist kein Leben. Das ist kein Leben. Und vor allen Dingen, wenn du selbst schon sagst, das ist ja immer schon ein ernstzunehmender Punkt, wenn der Betroffene selbst sagt, ich empfinde mich als süchtig, dann ist man auch süchtig. Ja, ich weiß nicht, ob du das verstehst. Wenn man, da kann man sich ja wirklich richtig involvieren in so Geschichten im Internet, in Communities oder so. Ja. Ich habe mir das inzwischen so eingeeignet, ich habe da meine Leute, die ich täglich, wirklich täglich sehe, mit denen über diverse Programme kommuniziere, mich auch sehe per Bild, Webcam. Und dass man da was aufbaut, Communities, Foren. Und aber es sind Scheinwelten. Ja, ne? Wenn man den Checker rauszieht, ist diese Welt weg. Ja, richtig. Letztendlich ist sie weg. Die Leute bleiben, ne? Also man kennt sich jetzt inzwischen. Also ich habe Leute, mit denen bin ich seit 5 Jahren im Kontakt übers Internet. Ja, hast du dich denn einmal mal mit irgendjemandem auch real getroffen? Das hatten wir öfter mal vor. Also die Leute, mit denen, also diese Community, mit denen ich derzeit zu tun habe, die hatten auch so Treffen organisiert und aber da war meine Mutter denn dagegen, die wollte nicht, dass ich dahin fahre. Naja, das fände ich gar nicht mehr so schlecht, dass da so ein bisschen Realität mal rankommt. So ist das so eine Cyber-Wirklichkeit und mit wenig Hand und Fuß. Aber wie auch immer, so geht's nicht weiter. Ja, das ist richtig. So geht's nicht weiter. Wenn man sich selbst als süchtig empfindet, egal um was es geht, ist die erste Maßnahme, dass man versucht, selbst dagegen anzugehen. Ja. Hast du das schon versucht? Mehr oder weniger. Ich habe ein paar Hobbys gesucht, wo ich auch fest hingehe. Zum Beispiel gehe ich jeden Freitag dann zur Feuerwehr, wenn ich aus der Schule komme. Mhm. Und dann geht das nachts, komme ich dann nach Hause irgendwann spät abends. Das dauert ja auch seine Zeit, wenn man da seine Übungen macht und so Geschichten. Mhm. Und dann geht das weiter. Also jede freie Zeit im Prinzip, die ich habe, verbringe ich vorm Computer. Und dann, wenn ein Ende ist, ich muss ja irgendwann noch mal schlafen, dann gehe ich entweder zu meiner Freundin runter oder lege mich bei mir zu Hause ins Bett. Mhm. Also, wenn es weitergeht, kannst du die Freundin bald vergessen, dann ist die weg. Ja. Vermute ich mal, so wie du es geschildert hast. Die lässt das vielleicht erst mal ein bisschen laufen, aber irgendwann ist die so frustriert und das war's dann. So. Ja. Und wenn du nichts unternimmst, kann es natürlich auch sein, dass sich das noch mehr steigert und noch mehr steigert. Und irgendwann hast du dich von der wirklichen Realität komplett verabschiedet und lebst nur noch in deinen Communities. Ja. Und das ist es nicht. Das ist es nicht. Ich finde das mit der Feuerwehr eine gute Idee. Ich finde, dass man alles machen sollte, um raus in die Realität zu kommen. Das ist eine. Und das andere ist, dass man sich einen Plan auferlegt, dass du dann pro Tag, nur 2 Stunden vor dem PC sitzen darfst. Oder dass du dich aus gewissen Foren verabschiedest. Oder was weiß ich, das musst du für dich selbst entscheiden, wie du da vorgehst. Es frisst dich sonst auf. Ja, das stimmt. Das Interessante ist ja an der ganzen Geschichte, dass man wirklich sich auch im Internet, da hat man ja auch eine gewisse Anonymität, ne? Da kann man sich natürlich auch geben, wie man möchte sozusagen. Ja, klar, ich weiß, ja, sicher. Aber es ist eben alles eine Schein- und Lug- und Trugwelt. Ja. Es ist viel, viel schwieriger letztendlich, in der realen Welt mit Menschen zurechtzukommen. Und letztendlich aber auch viel gewinnbringender, weil du dich da auch auf Verbindungen verlassen kannst. Das kannst du in deinen Communities null. Null. Ja, stimmt. Das ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt mich in der realen Welt, wo ich ja, wie gesagt, auch ab und zu mal kursiere sozusagen, jetzt abgrenze oder irgendwie besonders Probleme hätte. Klar, aber dahin kann es sich entwickeln. Ich meine, wenn du jetzt noch die Notbremse ziehst, jetzt ist das ja alles noch so, kann man sagen, naja, es geht noch so einigermaßen. Ja. Dann ist es für dich einfacher, als wenn wir in 2 Jahren wieder reden und du sagst, ich bin arbeitslos, ich sitze nur noch vom PC 14 Stunden am Tag und lebe nur noch in der Welt. Und dann ist es ganz dramatisch. Dann ist es ganz dramatisch. Was sagen denn deine Eltern dazu? Die kriegen das auch mit, oder? Ja, teilweise. Also meine Eltern arbeiten viel, sind beide arbeitstätig und gut, die haben natürlich ihre eigenen Sachen, wo sie sich drum zu kümmern haben. Mhm. Ich denke nicht, dass die genau wissen, was genau ich jetzt mache, inwiefern da Beziehungen aufgebaut sind, auch im Internet. Mhm. Und ich denke mal, die denken auch, ich mache da ein bisschen was für die Schule oder so. Mhm. Was natürlich richtig viel vernachlässigt, auch für die Schule. Also, ja, guck mal, wie schlimm, wenn das der Fall ist. Du verspielst deine Zukunft für gar nichts. Ja, habe ich mir schon so oft, muss ich auch sagen, ich habe mir schon so oft gesagt, was machst du eigentlich für eine Scheiße? Du kommst nach Hause, macht deine Hausaufgaben, kümmert sich um gar nichts. Ich musste Bewerbungen schreiben. Mhm. Die müssten eigentlich im November rausgegangen sein. So, die habe ich jetzt vor einer Woche auf Drängen meiner Mutter endlich geschrieben und geschickt. Pass mal auf, Mike, weißt du, was die Radikallösung, die Radikalmethode ist natürlich, das Internet abzumelden. Na ja, gut, andere Familienmitglieder, die mit im Haus wohnen, die nutzen das natürlich auch. Ne? Ja, okay. Also ich sag dir nur, du musst dir einfach erstmal ein paar Sachen überlegen, wie du gegen dich vorgehst. Ja. Du siehst die Gefahren, das habe ich schon gemerkt. Und wenn die Gefahr auch noch darin besteht, dass du dich nicht bewirbst oder dass du keine Lehrstelle irgendwann kriegst oder deine Arbeit dadurch flöten geht, ist das eine Katastrophe, sage ich dir. Das ist eine Katastrophe. Ja. Ich glaube, dass man mit Disziplin das schafft, die Sache zu reduzieren, darunter zu kommen. Wenn du das überhaupt nicht schaffst alleine, dann musst du dir von außen eine Hilfe suchen. So wie du mich jetzt angerufen hast, musst du dir von außen einen Berater suchen. Ja. Wenn du willst, können wir dir gerne einfach mal noch eine Adresse an die Hand geben für den Notfall. Ja, das wäre nett. So machen wir es, ne? Gut. So, jetzt ist die Sendung vorbei. Ich hoffe, dass du es schaffst und wünsche dir alles Gute, Mike. Gut, kann ich noch jemanden grüßen? Ganz schnell. Gut, ich wollte Matti grüßen, mein Kumpel. Okay. Alles so. Klar, danke schön. Wir rufen dich gleich nochmal an. Tschüss. Alles klar, super Sendung. Ciao. Dankeschön, tschüss. In der Technik, Henrik Hage. Morgen 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen und 1 Uhr 1 Festival 1 Live. Alle sind da, wieder mit einer freien Themennacht. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.